Nummer 3. Buchstabieren. Üben Sie die Buchstaben und Buchstabierwörter. Buchstabieren. A wie Anton. Ä wie Ärger. B wie Bertha. C wie Cäsar. CH wie Charlotte. D wie Dora. E wie Emil. F wie Friedrich. G wie Gustav. H wie Heinrich. I wie Ida. J wie Julius. K wie Konrad. L wie Ludwig. M wie Martha. N wie Nordpol. O wie Otto. Ö wie Ökonom. P wie Paula. Q wie Quelle. R wie Richard. S wie Samuel. SCH wie Schule. T wie Theodor. U wie Ulrich. Ü wie Übermut. V wie Viktor. W wie Wilhelm. X wie Xantippe. Y Z wie Zeppelin. O A mit einem Kringel drauf. Ö O mit Schrägstrich. Sch S mit einem Haken drauf. SZ Doppel-T 1 2